Einen wunderschönen guten Morgen. Wow, ihr seht alle toll aus. Es ist so schön im Haus Gottes. Amen. Sag mit mir, es ist schön im Haus Gottes. Gott sei Dank für diese Zeit. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und wir wollen unseren Herrn preisen. Gott ist gut. Komm, klatsch mit uns. Dir, dass wir hier in diesem Ort sein dürfen, Herr. Und wir legen alles vor dir ab. Wir öffnen unser Herz für dich. Und wir erheben unsere Hände zu deiner Ehre, Herr. Wir erheben unsere Stimme nur dir alleine zur Ehre. Denn du bist würdig. Du bist unser König. Wir preisen dich allein. Oh, wir preisen dich allein. Danke dir, Herr. Danke, danke, danke. Wir sind hier zu deiner Ehre. Yeah. Was ich bin, Herr, gebe es vor dich. Du bist der Sinn meines Lebens. Ich liebe dich, Herr. Ich brauche dich. Ich will und ich kann nicht mehr ohne dir. Danke dir. Du bist hier, Heiliger Geist. Ты здесь, Дух Святой. Du siehst jedes Herz. Ты видишь каждое сердце. Das offen ist und in Anbetung vor dir. Которое открыто и находится в поклонении к тебе. Du hörst jede Stimme, die zu dir ruft. Ты слышишь каждый голос. Das Ziel. Oh, danke, danke, danke, Herr, für deinen Geist in mir. Für dein Feuer. Oh, dein Feuer gibst du in mein Herz. Danke dir. Всей душой люблю тебя, мой Бог, по Ему. эти слова. Ты ответ на мою жажду. Всей душой люблю тебя, мой Бог. Ты ответ на мою жажду. Всей душой люблю тебя, мой Бог. Ты ответ на мою жажду. Всей душой люблю тебя, мой Бог. Ты ответ. Es ist deine Antwort. Jesus ist deine Antwort. Иисус твой ответ. Jemand hier muss das heute hören. Кто-то здесь должен услышать это. Jesus ist deine Antwort. Иисус твой ответ. Deine Beziehung mit Jesus ist deine Antwort. В твоих отношениях Иисус твой ответ. Jesus ist die Lösung. Иисус это решение. Jesus, du bist unsere Antwort. Да, Иисус, ты наш ответ. Oh, wir lieben dich. И мы любим тебя. Oh, wir lieben dich. Мы любим тебя. Danke, danke, danke dir. Danke, danke, danke dir. Lass uns ihn noch mehr anbeten. Unser Gott ist groß. Ja, Gott, du bist groß. Jesus, du bist groß. Jesus, du bist der König. Oh, wir rufen aus deinem Namen. Halleluja, Jesus, Jesus, Jesus. Danke, danke, danke dir. Аллилуйя! Великий Бог, слава Тебе! Мы поклоняемся Тебе! Мы поклоняемся и воздаем Тебе всю честь и славу! Ты один достоин! Благодарение Тебе, Господь, за то, что Ты здесь, на этом месте! Ты с нами! Du bist mit uns, Herr. Мы не оставлены и не покинуты. Wir sind nicht verlassen von dir. И мы благодарим Тебя за эту любовь. Und wir danken dir für diese Liebe. Слава, слава Тебе, великий, всемогущий Бог. Ein großer und allmächtiger Gott. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь царствует. Der Herr regiert. Аминь. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Bitte nimm Platz. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ich grüße euch alle, meine Brüder und Schwestern. Господь здесь. Der Herr ist hier. Аминь. И мы здесь. Und wir sind auch hier. И мы сегодня дети Его. Und heute sind wir seine Kinder. Благодарение Ему за это. Und alle Dank gehört ihm dafür. Радуюсь я Слову Твоему. Ich freue mich an deinem Wort. Как получивший великую прибыль. Wie eine, der einen großen Gewinn bekommen hat oder gefunden hat. 118. Psalm, 162. Stich. Das ist der Psalm 119, Radujus. Vers 162. Ich freue mich, говорит David. Sagte David. Radujus. Ich freue mich Слову твоему. Über dein Wort. Это нам указывает на то, что мы должны обратить на это особое внимание. Das zeigt uns, dass wir dem eine große Aufmerksamkeit widmen sollen. Слово Божье живо и действенно. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Хотел бы я пример привести один из Библии. Ich würde gerne ein Beispiel aus der Bibel vorbringen. Это написано в первой Царств. Das ist in 1. Könige. Первой главе. Im ersten Kapitel. Жил человек. Es lebte ein Mann. Так начинается это повествование. So geht die Geschichte an. Звали его Элкана. Und er hieß Elkanai. Не знаю, как правильно по-еврейски. Или Элкана, или Элкана. Ну, короче, он. Also ich weiß nicht, wie er tatsächlich, auf welche Sprache heißt, aber das ist der. У него было две жены. Und er hatte zwei Ehefrauen. Такое может быть. So was gibt's auch. В библейских историях. In den biblischen Geschichten. Финана и Анна. Финана und Анна. Финана имела детей, Анна не имела детей. Финана hat Kinder gehabt und die Anna keine. При чем здесь пожертвование, да? Was hat das jetzt mit den Gaben zu tun? Ну, мы поймем это. Aber wir werden das später verstehen. Анна очень хотела детей. Она wollte unbedingt Kinder haben. И она взывала Господу. Und sie schrie zu Gott. Но сделала она все по пунктам и правильно. Sie hat alles nach Punkten richtig gemacht. В определенный день. Und am bestimmten Tag. Они пришли в храм. Kamen sie in den Tempel. Поклонились Господу. Haben den Herrn angebetet. Воздали жертву. Haben ein Opfer gebracht. А потом она вышла и стала перед храмом. Und dann ging sie raus und stellte sich vor dem Tempel hin. А Илия, служитель Божий, und Илия, der Diener Gottes, der saß da. И смотрел на нее. Und hat sie beobachtet. Она стоит, что-то бормочет своими губами, а вслух und sie не говорит. Und steht da und murmelt etwas und spricht. Ты что, пьяна? Und sagt zu ihr, bist du betrunken? Нет, я не пьяна. Und sie sagt, nein, ich bin nicht betrunken. Я изливаю свою душу Господу. Ich erzähle alles dem Herrn und alles, was mir auf der Seele so liegt. Поклонилась Богу. Ich habe den Herrn angebetet. Ich habe ein Opfer gebracht dem Herrn. И что сделала? Und was hat sie noch gemacht? Излила свою душу Богу. Hat alles erzählt dem Herrn, was ihr so auf der Seele lag. Дала обет Богу. Sie hat ein Versprechen Gott gegeben. Господь, если ты дашь мне сына, Herr, wenn du mir einen Sohn schenkst, то бритва его не коснется. Dann wird, dann werden seine Haare dranbleiben. И на все дни жизни я отдам тебе его. Und ich werde ihn dir komplett hingeben. Илия ей сказал. Und Илия sagte zu ihr, все, иди, Господь тебя услышал. Also geh jetzt, der Herr hat dich gehört. Илия сказал, und der Илия что hat Господь gesagt, тебя услышал. Der Herr hat dich gehört. Нам Господь часто много говорит, но мы не слышим. Der Herr spricht oftmals etwas zu uns, aber wir hören ihm nicht zu. Aber sie hat es gehört. Она услышала. Sie hat es gehört. Она его покормила грудью. Es kam ein Kind zur Welt. Подрос немножко. Und wurde ein bisschen erwachsen. Also, когда ножками мог идти уже. Ist ein wenig gewachsen, wo er schon laufen konnte. Вот тот, которого я тебе обещала. Und dann hat sie gesagt, das ist der, den ich dir versprochen habe. Чисто по-человечески. Ну как, столько ждала ребенка, и вдруг отдать его в служение храм. Also rein menschlich gesehen, sie hat so lange auf dieses Kind gewartet. Und jetzt gibt sie das Kind doch jetzt dem Tempel zu Dienst. Господу. Aber sie hat ja ein Versprechen abgegeben. Илия посмотрел так на это все и сказал. Илия schaute sich das Ganze so an und sagte, Господь благословит тебя. Der Herr wird ihn segnen. У них еще родилось три сына. Und sie bekam noch drei Söhne und zwei Töchter. А для израильского народа великий пророк Самуил. Und für das Israel-Volk ein großer Prophet Samuel. Кажется. Man denkt sich so. Но это невозможно. Dass es unmöglich ist. Человеку невозможно, Богу все возможно. Dem Menschen ist es unmöglich, aber Gott ist es möglich. И немалая важная роль здесь отведена пожертвованию. Und eine große Rolle ist dort auch dem Opfer gezeigt worden. Она пришла и пожертвовала сперва. Sie kam und hat erst geopfert. А потом излила сердце. Und dann hat sie alles aus ihrem Herzen dem Herrn berichtet. Там еще и интересный один момент, когда это бывает у нас в жизни. Da ist noch ein interessanter Moment, das passiert manchmal mit unserem Leben so. Она не послушала даже мужа. Sie hat nicht einmal auf ihren Ehemann gehört. Он говорит ей, Аннушка. Er sagt zu ihr, Anna. Ну я ж тебя люблю. Ich liebe dich doch so. Не дороже ли я тебе 10 сыновей? Bin ich denn für dich nicht mehr wert als 10 Söhne? Знаешь, землячок, нет. Weißt du, mein Lieber, nein. Мне надо с Господом. Ich möchte das mit dem Herrn klären. Ты бы никогда ей не дал. Du hättest niemals ihr geben können. А Бог дал. Aber der Herr hat Поэтому, es ihr gegeben. Если у нас возникают проблемы, кажется, невозможно решить их. Deswegen, wenn bei uns Probleme aufkommen, es scheint so, als ob man sie nicht lösen kann. Радуюсь. Aber ich freue mich über dein Wort, Herr, als ob ich eine große Beute bekommen habe. Lass uns mal lernen von dem Wort Gottes, was am ersten, an der zweiten, an der dritten Stelle ist. Und alles wird bei uns klar und deutlich sein. Lass uns mal das nehmen, was wir heute haben, und werden das segnen. Господь, слава тебе. Herr, wir preisen dich. Слава тебе за слово твое. Ehre sei dir für dein Wort. Которое живо и действенно. Was wirksam und lebendig ist. За все мы благодарим тебя. Für alles geben wir dir die Ehre. Мы знаем за то воздаяние, которое ты даешь, Господь. Wir wissen um die Belohnung, was du so gibst, Herr. И пусть оно будет в нашей жизни. Es soll in unserem Leben geschehen. И пусть придут ответы в нашу жизнь. Es sollen Antworten in unser Leben kommen. Чтобы мы жили в этих чудесах слова твоего. Damit wir in diesen Wunder von deinen Worten leben. А мы знаем, что ты верный Бог. Und wir wissen, dass du ein treuer Gott bist. И за все мы благодарим тебя. Und für alles danken wir dir. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Im Namen Amen. Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Danke unserer Lobpreisgruppe. Alle Ehre sei unserem Herrn. Ich höre den Moderator nicht. Und ich freue mich immer auf diejenigen, die heute zum ersten Mal auf dem Gottesdienst sind. Und wir haben für euch extra eine Überraschung vorbereitet. После богослужения просто подойдите к инфостолу в фойе. Kommt einfach nach dem Gottesdienst zum Infotisch im Foyer, damit du das abholen kannst und wir dich näher kennenlernen können. Und jetzt erzähle ich euch, was uns nächste Woche erwartet. Nächste Woche ist eine Woche, wo viele Osterfeiertage sind. Это момент для каждого из нас осознать ценность жертвы Иисуса. Das ist eine Zeit, wo wir Jesus näher kennenlernen können. Что мы приобрели через нее? Приобрели. Was wir durch ihn erworben haben. Как это изменило нас и как это продолжает нас изменять. Wie es uns verändert hat und wie es uns weiterhin verändert. И пусть это время для каждого станет особенным. Und diese Zeit soll für jeden besonders werden. Ты также сможешь выразить свою благодарность Богу на молитвенном богослужении. Du kannst gerne auch deine Dankbarkeit auf einem Gebetsgottesdienst ausdrücken. Которое будет в среду. Was am Mittwoch stattfindet. И пусть это будет поклонение от сердца. Und es soll eine Anbetung vom Herzen sein. В пятницу Freitag, все домашние группы отменяются. Alle Kleingruppen werden abgesagt. Это страстная пятница, выходной день в Германии. Das ist ein Karfreitag, ist auch ein Feiertag. И у нас в 16 часов здесь будет богослужение. Und 16 Uhr wird hier ein Karfreitagsgottesdienst stattfinden. Еще раз, домашних групп не будет. Nochmal, Kleingruppen werden abgesagt. Вместо них богослужение в 16 часов. Anstattdessen 16 Uhr der Karfreitag-Gottesdienst. А в воскресенье und am Sonntag мы будем праздновать здесь победу Христа над смертью. Werden wir den Sieg über den Tod von Jesus Christus feiern. Приглашаем вас на воскресное богослужение. Wir laden dich ein zum Sonntagsgottesdienst. И в пасхальный понедельник und am Ostermontag мы проведем здесь детский праздник. Werden wir hier ein Kinderfest veranstalten. В 15 часов um 15 Uhr здесь будут игры, разнообразные развлечения для детей. Es werden hier Spiele stattfinden und verschiedene Wettbewerbe. Приглашаем вас. Alle sind herzlich eingeladen. Вы приглашаете знакомых вам детей, их родителей. Ihr könnt gerne Bekannte einladen mit ihren Kindern. И приходите на детский праздник. Und kommt dazu. Сейчас давайте поприветствуем, пригласим нашего пастора Генри на сцену. Lass uns unseren Pastor auf die Bühne begrüßen. Мы закроем свои глаза еще раз. Lass uns kurz unsere Augen schließen. Господь Иисус. Herr Jesus, благодарим Тебя wir danken dir за Твое присутствие здесь. Für deine Gegenwart hier. Нам нужен Ты wir brauchen dich. Больше, чем все остальное. Mehr als alles andere. Помоги нам это усвоить. Helfe uns das, uns anzueignen. Видеть Тебя как главного. Dich als eine wichtigste Person in unserem Leben zu sehen. Мы благодарим Тебя. Wir danken dir за Слово Твое, für dein Wort, за Церковь Твою, für deine Gemeinde, за Дом Твой, für dein Haus. Мы любим Тебя. Wir lieben dich. Обожаем Твое Слово, Господь. Wir mögen dein Wort, Herr. И хотим Твое присутствие. Und wir brauchen und wollen больше deine Gegenwart mehr und mehr. В нашем разуме, in unserem Verstand, в наших чувствах, in unseren Emotionen в нашей und Gefühlen, душе, in unserer Seele, в нашем духе, in unserem Geist. Помоги нам растворять Твое Слово. Helfe uns, dein Wort in uns aufzulösen. Чтобы оно растворялось в damit es in unserem Inneren sich auflöst, dass es in unseren Geist hineingeht und nicht nur im Verstand bleibt. Denn du hast uns von Neuem geboren. Dein Heiliger Geist lebt ja in uns. Du hast uns einen neugeborenen Geist gegeben. Nicht nur die Seele. Спасибо тебе, Господь, danke dir, Herr, за это откровение, für diese Offenbarung, что ты в нас, dass du in uns надежда lebst. Славы. Du bist die Hoffnung der Herrlichkeit Дух in Святой, uns. Heiliger Geist, du bist in uns. Wir lieben dich. Да будет единство внутри. Es soll eine Einigkeit herrschen in и uns духа, innen. И души, и тела. Vom Geist, von Körper und von der Seele. Совершенны во всей полноте. Damit wir vollkommen sind in all unserer Fülle. Как твои дети. Als deine Kinder. Во имя Иисуса мы молились. Im Namen Jesu haben wir gebetet. Все сказали. Und alle sagen. Amen. Amen. Ну что, мои хорошие, мы заканчиваем эту серию. Also, meine Lieben, wir beenden unsere Predigtserie. Ай, она была красивая, классная. Sie war wunderschön und auch toll. Многих людей она, я верю, изменила. Einige Menschen hat das verändert, glaube ich. Привычки наши изменились немножко. Unsere Gewohnheiten haben sich ein wenig geändert. Мы научились ходить в присутствии Божьем. Wir haben gelernt, in der Gegenwart Gottes zu wandeln. Благодаря вот этому молитвенному размышлению. Dank dieses betenden Nachdenkens. Я вот под занавес хотел бы сказать про тему, которая называется. Und ich wollte jetzt noch ein Thema erwähnen. Скрытая сила тишины. Die geheime Kraft der Stille. Скрытая сила. Geheime Kraft тишины. Der Stille. И уединение. Und der sich zurückziehen. Вот представь себе, ты находишься на необитаемом острове. Stell dir vor, du bist auf einer unbewohnten Insel. Как тебе такая перспектива? Wie schaut für dich so eine Perspektive aus? На один день. Für einen Tag nur. Только на один день. Nur für einen Tag. Неплохо, правда? Nicht schlecht, nicht особенно wahr? Если там можно позагорать. Besonders wenn du dort sonnen kannst. Я верю. Das glaube ich. Но теперь представь, тебе там нельзя загорать. Und jetzt stell dir vor, du darfst dort dich nicht sonnen. Ну просто нет солнца. Also es gibt einfach keine Sonne. Но ты все равно там, и ты один день, и ты можешь гулять, ходить по острову. Aber du bist trotzdem dort, du bist alleine, du kannst spazieren gehen auf dieser Insel. Как тебе такая перспектива? Wie schaut das für dich jetzt aus? Нормально тоже, да? Nicht schlecht. Кому нормально? Подними так палец. Wem passt das so? Okay. Теперь представь. Jetzt stell vor. Ты на необитаемом острове. Du bist auf so einer unbewohnten Insel. Один день. einen Tag lang, гуляешь по острову, du spazierst auf diese Insel, но у тебя нету мобильника, aber du hast kein Handy, целый день, den ganzen Tag. Как, все еще, все еще? Ist das immer noch so gut für Ура! Dich? Я в хорошем обществе здесь. Ich bin in einer guten Gesellschaft hier. Okay. Теперь прикинь, jetzt stell dir vor, ты на необитаемом острове, du bist auf einer unbewohnten Insel, нет мобильника, es gibt kein Handy, еда есть, aber es gibt das zu essen. Много еды. Es gibt viel Essen. Питье есть. Es gibt was zu trinken. Но нет мобильника. Aber es gibt Все kein еще. Handy. Immer noch. И ты не один день там. Und du bist nicht einen Tag nur ты dort. Уже там неделю. Du bist bereits dort eine Woche. Неделю. Lang. Eine Woche lang. Как тебе? Wie gefällt es dir? Hey, есть еще пальцы вверх. Gibt das noch Daumen Это честно? Nach oben? Ist das ehrlich? Что-то я не совсем вот как-то верю вам. Irgendwie glaube ich euch nicht so ganz. Ладно, пойдем дальше. Okay, gehen wir weiter. На необитаемом острове. Auf einer unbewohnten Insel. Еды, питья полно. Es gibt genug Essen und zu Гуляешь, trinken. Веселишься, радуешься. Du spazierst rum, du freust dich und vergnügst dich. Все еще без мобильника. Immer noch ohne Handy. Но месяц. Aber einen Monat lang. Кто-то сильно устал, похоже, от жизни. So wie es aussieht, hat, ist jemand müde vom Leben. Aber der Rest des, der Gesellschaft sitzt ruhig da. Irgendwie sind da keine Daumen mehr nach oben. Есть, ну, парочку, совсем ja, мало. Es gibt, aber nur ein paar, ganz wenige. Но мы в основном поняли, в чем дело. Aber wir haben im Großen und Ganzen verstanden, was da los ist. Ты можешь сказать, а что я там делать забуду? Du kannst dir vielleicht fragen, was soll ich dort alleine so lange? Я ж с ума сойду. Ich werde doch verrückt werden alleine. Да? То есть ты один сам собой, и это уже с ума сойду. Das heißt, du alleine mit dir selbst, und das bedeutet, dass du verrückt wirst. Обычно мы думаем, мы с ума сходим от общества, от людей, от новостей. Gewöhnlich denken wir uns, dass wir verrückt werden von den Menschen, von der Gesellschaft. Оказывается, мы сами с собой можем с ума сойти. Aber wie es aussieht, auch können wir mit sich selbst verrückt werden. Okay. Okay. Плач Иеремии, 3 глава, 27 стих. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Er sitzt da einsam und schweige. Könntest du noch mal zurück? Er sitzt da einsam und schweige, wenn es ihm auferliegt. Weiter? Сидит уединенно и молчит. Und es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него. Er sitzt da alleine rum und schweigt. Вот это и есть необитаемый остров. Genau das ist eine einsame Insel. Когда человек вдруг попал в уединение. Wenn der Mensch plötzlich alleine dort ist. И молчит. Und er schweigt. И вы знаете, что все люди какие-то вот они такие занятые, мы все куда-то бежим. Wisst ihr, alle Menschen sieht so aus, als ob sie immer alleine sind und бежим, делаем. Als ob sie immer unterwegs sind und laufen rum. Все время заняты, тусим, где-то что-то ищем. Sie sind immer beschäftigt und sind immer irgendwo unterwegs. И кажется, что ну в этом смысл жизни. Und es sieht so aus, als ob da der Sinn des Lebens darin ist. Люди думают, что чем больше они в обществе. Die Menschen denken, je länger sie oder je mehr sie in der Gesellschaft sich befinden. Среди людей. Unter den Menschen. Тем выше их эффективность. Desto höher ist ihre Effektivität. И они думают, что они служат Богу также и людям, когда они больше в обществе находятся. Sie denken, dass sie den Menschen und Gott damit dienen, wenn sie immer sich dort befinden. И когда им предлагаешь время уединения. Und wenn du ihnen anbietest, mal eine Zeit mit sich selbst zu verbringen, они говорят, они заняты. Dann sagen sie, sie sind beschäftigt. Но на самом деле они не заняты. Aber in Wirklichkeit sind sie nicht beschäftigt. Они боятся тишины. Sie haben nur Angst vor der Stille. Они боятся уединения. Sie haben Angst, sich zurückzuziehen alleine. Есть также люди, они боятся на самом деле вот в своей жизни попасть в атмосферу тишины. Und es gibt solche Menschen, die haben wirklich Angst davor, in diese Atmosphäre der Stille zu gelangen. Wir wohnen in einem Dorf, weit weg von der Stadt. Гости из Нюрнберга, wenn zu uns jemand kommt, zu Gast aus Nürnberg, они в первую очередь обращают внимание, как здесь тихо. In erster Linie merken sie, dass so still ist. И некоторые говорят, пугающая тишина у вас. Und manche sagen, das erschreckt sogar diese Stille. Их эта тишина пугает. wenn die Stille an jemanden erschreckt. Знаешь, я знаю людей в их домах постоянно тарахтит что-то, тарахтит телевизор, например. Weißt du, ich kenne Menschen, bei denen ständig irgendein Lärm im Hintergrund. Да, они не слушают телевизор, но он должен тарахтеть. Der Fernseher ständig an, die hören da gar nicht zu, aber Hauptsache er arbeitet. Что-то там должно тарахтеть, Irgendwas и тогда им хорошо. Dann geht's ihnen gut. Интересно. Я думаю, что это за такая вот странность? Interessant. Und ich denke mir, was ist das für eine komische Sache? Irgendwas stimmt da nicht. Я вспомнил сейчас моего внука. Und jetzt kam mir mein Enkelsohn in Sinn. Когда его кладут спать, то ему включают звук пылесоса. Wenn man ihn ins Bett bringt, dann bekommt er, dann wird ein Handy eingeschaltet mit so einem Lärm aus dem Staubsauger. Как пылесос включили, он отрубается. Also sobald der Staubsauger an ist, Пылесос выключили, он проснулся. Wenn der Staubsauger wieder du ausgeschalten wird, dann вот уже какой-то wacht er wieder auf. Рефлекс уже на пылесос. Das heißt, er hat schon so einen Reflex entwickelt auf den Staubsauger. Я говорю, слушай, включи ему звук дождя. Ich sage, hör zu, du sollst ihm vielleicht den Regen einschalten. Это как-то спокойнее для нервов. Das ist irgendwie beruhigender für die Nerven. Но ему пылесос нужен. Aber er braucht einen Staubsauger. Geräusch. Что-то здесь не так. Irgendwas stimmt da nicht. Давайте мы разберемся. Lass uns mal da auf den Grund gehen. Говорит, благо человеку, когда он сидит уединенно и молчит. Und Jeremia sagte, es ist gut für einen Menschen, wenn er alleine ist und still ist. У многих здесь уже непонимание возникает. Bei manchen kommt jetzt ein Unverständnis auf. Когнитивный диссонанс. Das ist so eine Dissonanz. Что за благо? Was ist das, когда я сижу, wenn, молчу. Warum ist es gut, wenn ich sitze und Почему still тишина несет bin? Благо? Wieso bringt Stille ein Segen? Почему уединение несет хорошее что-то? Wieso, wenn man sich zurückzieht, das etwas Gutes mit sich bringt? Я заметил, что все главные герои Библии проходили через уединение. Ich habe gemerkt, dass die wichtigsten Helden aus der Bibel durch diese Einsamkeit oder durch diese Stille durchgegangen Они sind. Они не просто проходили. Sie sind nicht nur einfach durchgegangen. Они любили уединение. Sie liebten dieses Zurückziehen. Знаешь, величайший пастор всех времен и народов. Weißt du, der größte Pastor von allen Völkern. Моисей. Der Mose. Этот человек, он родился в Египте. Dieser Mann ist ja in Ägypten geboren. Цивилизация выше того времени. Das war zu damals eine der höchsten цивилизаций. И он провел 40 лет в Египте как принц Египта. Und er hat 40 Jahre verbracht wie ein Prinz von Ägypten. И Библия говорит, что он в это время был силен в словах и делах. Und die Bibel sagt davon, dass er stark war in den Worten und in den Taten. Силен в словах и делах. Der war stark in den Worten und in den Taten. Именно в этот период. Genau zu diesem, in diesem Zeitraum. Он обучался в высших университетах Египта. Er bewegte sich in den Kreisen der gelehrten Menschen und er war auch sehr gebildet. И он думал, что он герой. Und er dachte, er ist ein Held. Потому что у него было много знания. Weil er viel Wissen besaß. И он также имел призвание, он чувствовал это призвание от Бога. Und er hatte auch eine Berufung und er fühlte, dass es von Gott war. И он решил стать национальным героем. Und so entschloss er sich zu einem nationalen Helden zu werden. И возглавить освободительное движение. Und eine Befreiungsbewegung. И он пошел и убил египтянина. Und dann ging er und hat einen Ägypter umgebracht. Это была его первая акция. Das war seine erste Aktion. На пути осуществления призвания. Auf dem Weg, dass die Berufung zustande kommt. И он рассчитывал на то, что евреи поймут. Und er hat damit gerechnet, dass die Juden ihn verstehen. Кого Бог им дал? Wen Gott ihnen gegeben как спасителя и избавителя. Wie als ein Erlöser und ein Retter. Так написано, что он думал, что братья его поймут. Es steht sogar so geschrieben, dass er dachte, dass seine Brüder ihn verstehen Он würden. Рассчитывал, что призвание вот уже начинается. Er hat damit gerechnet, dass seine Berufung da beginnt. Но ничего подобного. Aber nichts Ähnliches geschah. Он был слишком сильный. Er war zu stark. Он был слишком сильный. Er war zu stark. Для того, чтобы Бог его мог использовать. Damit Gott ihn verwenden konnte. Поэтому Бог посылает его в пустыню. Deswegen schickt Gott ihn in die Wüste. В тишину. In die Stille. В уединение. In eine in das Zurückziehen. Пасти овец. Und dass er die Schafe weidet. И там учиться. Und dort, um dort zu быть lernen. Быть пастырем. Um ein Pastor zu werden. У овец учиться. Bei den Schafen zu lernen. Прикинь? Okay. 40 лет. 40 Jahre lang Он находится в пустыне. Befindet er sich in der Wüste. Один. Ganz alleine. И он разучился говорить. Er hat sogar verlernt zu reden. Прикинь? Stell dir он vor. Стал заикой. Er hat angefangen zu stottern. Представь себе, с кем разговаривать в пустыне. Stell dir vor, mit wem soll er denn in der Wüste reden? С овцами, о чем поговоришь, правда? Was willst du mit den Schafen lernen? Они ему бе. Die ganze Zeit бе. Он им мэ. Und er zurück мэ. На весь диалог. Das ist egal, das ganze Dialog. И потом, когда его Бог поднимает и выводит опять на арену, und dann später, als Gott ihn wieder erhebt und führt ihn auf die Arena, у него бе и мэ. Dann hat er nur бе und мэ. Он заикается. Er stottert. Так что ему нужен переводчик. So dass er einen Übersetzer braucht. Бог ему дает переводчика. Gott gibt ihm einen Übersetzer. Но говорит, теперь ты готов. Aber dann sagt er, jetzt bist du bereit. А он говорит, нет. Er sagt, nein. Смотри, он уже не силен ни в словах, schau hier, er ist nicht mehr stark, weder in den Worten, ни в делах. Noch in den Taten. Бог ему предлагает великое дело. Gott bietet ihm eine große то, о котором an, он мечтал 40 лет назад. Wo er vor 40 Jahren geträumt hat. Стать избавителем народа израильского. Ein Erlöser von Israel Volk zu werden. Ага. Но ты был не готов. Aber er war nicht bereit. Ты был слишком сильный. Du warst zu stark. Ты был слишком умный. Du warst zu schlau. Поэтому 40 лет уединения. Deswegen 40 Jahre Einsamkeit. 40 лет познавания себя. 40 Jahre, um sich selbst zu erlernen. Познавания жизни. Leben, um познавания Бога. Um Gott zu erkennen. И потом происходит встреча у горящего куста. Und dann kommt das zu einem Treffen bei dem brennenden Busch. Но он говорит, я не готов. Aber er sagt, ich bin nicht bereit. Пошли другого. Sende jemand anderen. И вот именно тогда, когда человек говорит, я не готов. Und genau da, wenn der Mensch sagt, ich bin когда nicht он говорит, bereit. Я слаб. Er sagt, ich bin schwach. Когда он говорит, я не могу. Er sagt, ich kann именно nicht. Тогда Бог говорит, вот теперь ты можешь. Genau da sagt Gott, jetzt kannst вот du. Теперь ты созрел. Jetzt bist du reif geworden. Когда dafür. Ты слабый, wo du schwach bist, тогда тебя я хочу как раз употреблять. Dann genau da, in dem, Zustand will ich dich gebrauchen. Когда мы немощны, тогда мы сильны, говорит Павел. Paulus sagt, wenn wir schwach sind, dann sind wir stark. А когда мы сильные, wenn wir stark sind, мы еще Богу непригодные. Dann sind wir für Gott noch unbrauchbar. Halleluja. Halleluja. Это уже хорошая закуска. Halleluja. Genau das ist schon ein gutes, если ты будешь разжевывать ее, размышлять, она тебе хватит надолго. Wenn du genug daran kaust und nachdenkst, dann wird sie ihren Sinn bringen. Что великая истина. Schau, это великая истина. Eine große Wahrheit. Именно тогда мы нужны Богу. Erst dann sind wir für Gott когда brauchbar. Мы сокрушены. Wenn wir zerbrochen sind. Представляешь, 120 лет жил Моисей. Stell dir vor, Moses hat 120 Jahre lang первый gelebt. Период 40 лет Египта. Die erste Periode war 40 Jahre Ägypten. Мудрость Египта. Die Weisheit von Ägypten. Я бы сказал, мусор Египта. Ich würde eher sagen, das war Müll von Ägypten. Следующие 40 лет. Die nächsten 40 Jahre. Освобождение от мусора Египта. Ist die Befreiung von dem Müll des von Ägypten. Чтобы вычистить мусор, нужно много времени. Um Ägypten auszusäubern, braucht man viel Zeit. И третьи 40 лет в его жизни. Und das dritte, die dritte Periode mit 40 это, Jahren. Это уже мудрость Божия была. Da war schon die Weisheit Gottes bei ihm. Когда мы думаем, что нужно быть сильным, чтобы прославить Господа, wo wir denken, dass wir Kraft brauchen, um Gott zu preisen, мы еще непригодны для Господа. Dann sind wir noch unbrauchbar für den Herrn. И все герои Библии, они проходили через уединение. Und alle Helden der Bibel sind durch diese Einsamkeit durchgegangen. Они любили уединение. Sie liebten diese Einsamkeit. Они создавали даже уединение. Sie haben sogar diese Stille und diese Einsamkeit geschaffen. Апостол Павел, после того, когда он встретился с Иисусом, Апостол Паулус, als er Jesus getroffen hat damals, он уходит в пустыню. Geht in die Wüste. В Аравию. In в послании Галатам он говорит, я ушел в Аравию. Bei der Botschaft zu Galater sagt er, ich bin in diese Wüste hin. И мы читаем о том, что он там провел 3 года. Und wir lesen, dass er dort 3 Jahre lang verbracht hat. А что именно он там делает, никто не знает. Und was genau er dort tut, weiß keiner. Это покрыто тайной. Das ist mit einem Geheimnis bedeckt. Но я предполагаю, что это было время тишины и уединения. Aber ich denke mir, das war eine Zeit der Stille und der Einsamkeit. Как другие апостолы. Wie auch andere Apostel, 3,5 года были с Иисусом. 3,5 Jahre mit Jesus gewandelt sind. А апостол Павел не имел этой чести. Апостол Паулюс hatte diese Ehre ja nicht. Тогда он идет в пустыню. Dann geht er in die Wüste. И находится там 3,5 или 3 года. Und befindet sich dort 3 oder 3,5 Jahre. В уединении, размышляя над Словом Божьим. In der Einsamkeit, wo er über das Wort Gottes nachdenken kann. Над Ветхим Заветом. Über das Alte Testament. Познавая себя. um sich selbst kennenzulernen und Herrn kennenzulernen. 3 года уединения в пустыне. 3 Jahre lang, wo er zurückzieht und in der Stille ist. И потом начинается его служение. Und dann fängt sein Dienst an. Он проходит как ураган по Малой Азии. Und er geht wie ein Sturm durch Asien und tut viele Gemeinden gründen. Это результат уединения. Das war das Ergebnis von seiner Einsamkeit. Иоанн Креститель это был величайший пророк всех народов. Und Johannes der Täufer. Он жил в пустыне. Der lebte in der Wüste. Представляешь, он вообще не выходил из пустыни. Stell dir vor, der ging gar nicht aus der Wüste raus. Люди шли к нему в пустыню. Menschen kamen zu ihm in die Wüste. Весь народ шел к нему в пустыню. Das ganze Volk ging zu ihm. Солдаты шли к нему в пустыню. Die Soldaten gingen zu ihm. Цари приезжали на своих колесницах. Die Zaren und die Könige kamen zu ihm in seinen Wagen. А Иоанн жил в пустыне. Aber Johannes lebte in der Wüste. Я глас вопиющего в пустыне. Er sagt, ich bin die Stimme. Die schreiende Stimme это aus помазание der Wüste. Рождалось в уединении. Und diese Salbung kam durch dieses Zurückziehen hervor. В уединении. Durch die Einsamkeit. Скажи уединение. Sag mit mir Einsamkeit. Сила. Da liegt eine Kraft. Тишина. Скажи тишина. Stille. Sag mit mir Stille. Сила. Das ist die Kraft. Знаешь, Иисус, перед тем, как выйти на служение, und weißt du, Jesus, als er zu deinem Dienst antrat, написано, был ведом Духом в пустыню. Steht geschrieben, dass er durch den Geist in die Wüste getrieben Духом geführt Святым. Wurde. Духом Святым. Durch den Heiligen Geist. Он был ведом в пустыню. Wurde er geführt in die Wüste. Это было условием для его старта. Das war eine Bedingung für seinen Start. Он 40 дней находится в пустыне. Und er befindet sich dort 40 Tage lang. Один. Ganz alleine. Время уединения и тишины. Das ist die Zeit des Zurückziehens und смотрите, der Stille. Прежде чем Бог мог использовать своих людей. Schaut her, bevor Gott seine Leute gebrauchen konnte. Включая Иисуса Христа. Inklusive Jesus. Они должны были проходить через молчание. Mussten sie durch das Schweigen durch. Через уединение. Durch die Einsamkeit. Через тишину. Durch die Stille. Одиночество это всегда вынужденное уединение. Einsamkeit ist immer eine genötigte да. Oder genötigte Stille. А уединение это добровольно. Aber wenn du dich zurückziehst, ist das ist sowas, was freiwillig ist. Слова. Das sind 2 verschiedene Worte. Уединение добровольное. Wenn du dich zurückziehst, ist es freiwillig. А одиночество это вынуждено. Und Einsamkeit ist das, was okay? erzwungen ist oder du иногда musst Бог das. Бог дает периоды одиночества людям. Manchmal gibt der Herr die Zeiträume der Einsamkeit. Так как человек сам не хочет добровольно не идет в уединение. Weil der Mensch nicht freiwillig sich zurückzieht. И тогда Бог открывает ему период пустыни. Dann öffnet Gott für ihn eine Periode der Wüste auf. Это его милость. Das ist seine Gnade. Это его любовь. Das ist seine Liebe. Потому что человек суетится, он не видит себя, он не видит Бога, он ничего Weil не видит. Mensch, zu hektisch ist. Er sieht weder sich, noch Gott, noch das Leben. И Господь говорит: "О, успокойся, парень." Und der Herr sagt: "Hey, Junge, beruhig dich." Успокойся, душа. Beruhig dich, Seele. Сядь, угомонись. Setz dich, komm zur Ruhe. Побудь сам с собой. Bleibe ein wenig mit dir selbst. Послушай, что происходит внутри тебя. Hör zu, was in dir so geschieht. Что говорит тебе твое сердце? Was sagt dir dein Herz? Твоя совесть. Dein Gewissen. Твоя душа. Deine Seele. А человек говорит: "О чем мне сидеть и слушать?" Und der Mensch sagt: "Wieso soll ich mich hinsetzen und zuhören?" Я лучше новостей послушаю. Ich höre lieber Nachrichten. А Бог говорит, тебе не нужны новости. Und Gott sagt, du brauchst keine Nachrichten. Я твоя главная новость. Ich bin deine Hauptnachricht. Ты еще не понял эту главную новость в своей жизни. Du hast immer noch nicht diese Hauptnachricht bekommen. Ты еще не познал меня. Du hast mich noch nicht erkannt. Слово мое – это главная новость. Mein Wort ist die Hauptnachricht für dich. Новей не придумаешь. Und neuer kann das nicht sein. Человек говорит, не, ну это я уже знаю, а эти новости, они мне приятнее. Чем страшнее, тем приятнее. Ich kenne schon diese Nachrichten von dir, aber die anderen Nachrichten sind gut. Die sind je schrecklicher, desto besser. Господь говорит, так ты отупеешь. Und der Herr sagt, so wirst du dumm. И в двойном смысле отупеешь. Und das ist tatsächlich so. И в физическом смысле. Wie im physischen Sinne. И в духовном ты перестанешь слышать меня. So im Geistlichen auch. Du wirst aufhören, mich zu hören. Человек говорит, ну ладно. Der Mensch sagt, okay. В церкви посижу в часика, потом опять. Dann bin ich so eine Stunde in der Kirche, das passt. А мне думать некогда, человек говорит. Und der Mensch sagt, du, ich habe keine Zeit zum Nachdenken. Пусть она думает, а мне некогда. Ein Pferd hat einen großen Kopf, er soll nachdenken. Мы не хотим сидеть и думать. Wir wollen uns nicht hinsetzen und nachdenken. У нас есть гаджеты. Denn wir haben ja Handys. Знаешь, гаджеты это исчадие гада, который был в аду, в Едеме, то есть, и будет в аду. Das ist ein Produkt aus der Hölle. Да. Они способны увести тебя от Бога. Die sind fähig, dich vom Gott wegzubringen. Ага. Как тот гад, который увел Адама и Еву. So wie die Schlange, die Eva und Adam verführt haben. Так и гаджет может увести тебя в другую реальность. Genauso das Handy kann dich in eine andere Realität versetzen. Забыть о себе. Du kannst dich selbst vergessen, deine Familie vergessen. Про время забыть вообще. Man kann die Zeit sogar vergessen. Поэтому скажи своему гаджету, вот гаджет. Deswegen sag zu deinem Handy, du bist ein kleiner Teufel. Я понимаю, что и гады могут быть полезны иногда. Weißt du, manchmal können sie nützlich sein in deinem Leben. Да, яды, они в дозах, они полезны. Яд в дозе also полезен. Gifte sind oftmals in kleinen Dosen nützlich. Но мы не умеем дозировать. Aber wir sind nicht fähig, das zu dosieren. И поэтому часто это превращается нам в яд. Deswegen verwandelt es sich oftmals эти für гаджеты uns тоже. Zu Gift. И когда мы не хотим думать, Господь посылает нам период пустыни. Und wenn wir nicht nachdenken wollen, dann schickt uns Gott diese Zeit der Wüste. По своей великой милости, Halleluja. Nach seiner großen Gnade. Знаешь, например, это ссылка Наполеона, про которую Zum мы Beispiel слышали. Damals die когда он попал на остров Святой Елены. Napoleon, wo er dann auf diese Insel kam. Оказался в одиночестве и тишине. Und plötzlich war nur mit sich selbst и und in der Stille. Там он познакомился сперва с собой. Dann hat er sich erst einmal selbst kennengelernt. Потом с Господом. Dann hat er den Herrn kennengelernt. Потом ему подарили Библию. Dann hat er eine Bibel geschenkt bekommen. И он познакомился со Словом Божьим. Und er hat das Wort Gottes kennengelernt. И он понял в тишине на практике то, что многие христиане в теории только поняли. Und er hat in dieser Stille das Wort verstanden, was viele Christen es nicht können. Он понял, что Библия это живая книга. Und er hat verstanden, dass die Bibel ein lebendiges Buch ist. Он говорит, Евангелие не книга только, но как бы живое существо. Er sagt, das Evangelium ist nicht nur ein lebendiges Buch, sondern das ist wie eine lebendige Kreatur. Побеждает все. Das alles besiegt. Это он понял. Das hat er begriffen. В тишине. In der Stille. И он делал то, что многие христиане не делают. Und er hat das getan, was viele Christen nicht tun. Он читал ее каждый день, Er hat das jeden ее. Tag gelesen. Er hat он говорит, я не устаю читать ее каждый день с новой радостью. Er sagt, ich werde nicht müde, jeden Tag dieses Buch zu lesen und das in der Freude. Вот этот негодяй, из-за которого погибло около 3 миллионов в Европе. Also dieser Schurke, dieser Verbrecher, wo 3 Millionen Menschen wegen ihm gestorben попал sind. На остров. Kam auf eine Insel. В одиночество, в тишину. In die Einsamkeit, in die Stille. И получил огромную благодать от Господа. Und hat einen riesen Gnade bekommen vom Herrn. А миллионы хороших людей. Und Millionen von guten Menschen. Которые не убили никакого человека. Die keinen Menschen umgebracht haben. Но не искали Господа. Aber nicht nach dem Herrn gesucht haben. Не находились в тишине. Und waren nicht in der Stille. Они не спаслись и пошли в ад. Die sind nicht gerettet worden und sind in die Hölle gegangen. Поэтому благо человеку. Deswegen gut ist das für einen Menschen. Когда он сидит уединенно и молчит. Wenn er sich zurückzieht und schweigt. Потому что тогда он получает откровения. Weil dann bekommt er Offenbarungen vom Herrn. Благодаря тишине и одиночеству. Dank der Stille und dank des Zurückziehens. Когда апостол Иоанн был на свободе. Als der Apostel Johannes in der Freiheit war, он написал всего 3 послания. Hat er nur 3 Botschaften geschrieben. Очень коротенькие. Die sind ganz, ganz kurz gewesen. Он не любил писать. Er mochte nicht zu schreiben. Он так об этом пишет во 2-м послании, говорит, не хочу на бумаге писать. Er schreibt das sogar in der 2. Botschaft und sagt, ich mag es nicht auf Papier zu schreiben. Когда он попал в ссылку. Aber als er ausgesendet wurde. На остров Патмос. Auf diese Insel Patmos. Он пишет книгу. Schreibt er ein Buch, 21 главу, 21 Kapitel lang, величайшее откровение, eine der größten Offenbarungen. И этот остров, эта ссылка стала величайшим благословением und для всего мира. Diese Insel und das man ihn dort versetzt hat, das war eine der größten Segen für Потому die Welt. Потому что человек попал в одиночество. Weil der Mensch in die Einsamkeit gelangt wurde. Представляешь, что происходит? Stell dir vor, was passiert. Когда мы попадаем в тишину. Wenn wir in die Stille gelangen und in das Zurückziehen, добровольно или недобровольно, это ob freiwillig oder nicht, dahingestellt, das ist nicht so, das ist zweitrangig. Aber der Johannes kam ja auf diese Insel und hat eine der größten Offenbarungen bekommen. Interessant, was hätten wir hervorgebracht, wenn wir alleine auf der Insel wären? Stell dir, mach dir mal Gedanken darüber. Also wenn du einen Monat auf der Insel wärst, was hättest du hervorgebracht? Napoleon wurde gerettet, hat Gott kennengelernt. Jan написал величайшее откровение. Johannes hat eine der größten Offenbarungen geschrieben. Was hättest du hervorgebracht auf dieser einsamen Insel? Чего-то бы я родил, скажи соседу, чего-то бы я родил. Sag mal zu deinen Nachbarn, etwas hätte ich hervorgebracht. Тоже, я верю в тебя, ты тоже бы что-то родил. Also ich glaube an dich, du hättest bestimmt etwas hervorgebracht. Надеюсь, не кучу постов мусорных в каком-то чате. Also ich hoffe nicht tausend Post in irgendeinem Chat. Okay, что дает уединение? Давайте свяжем. Lass uns mal zusammenführen, was gibt dieses Zurückziehen? Том, also die Kraft des Zurückziehens liegt darin, dass es uns zu uns selbst zurückbringt. Wir kommen zu uns. Wenn wir uns zurückziehen, sind wir dazu gezwungen, ehrlich zu sich selbst zu sein. А какой смысл врать, если ты сам с собой, правда? Denn was für einen Sinn macht das, wenn zu lügen, wenn du alleine надо da bist? Ничего из себя строить. Man muss nichts einbilden oder не etwas aus sich machen. Перед кем держать марку, что-то такое себя du musst nicht vor jemandem etwas machen. Тебе надо что-то доказывать. Du musst niemandem etwas beweisen. И поэтому время тишины люди боятся. Deswegen haben auch die Menschen Angst vor dieser Zeit der Stille. Между прочим. Unter anderem gesagt, потому что они боятся встретиться сами с собою. Weil die Angst haben, sich selbst zu treffen. Они на самом деле живут в мире своих иллюзий. Denn in Wirklichkeit leben sie in der Welt ihrer eigenen Illusionen. И они боятся, когда они придут в тишину, они увидят реальность. Und sie haben Angst, wenn sie in diese Stille reinkommen, dann sehen sie Realität plötzlich. Им страшно остаться наедине с собой. Sie haben Angst, mit sich selbst alleine zu bleiben. Потому что им придется прямо на себя взглянуть. Denn sie werden sich selbst sehen müssen. Им придется увидеть то, что они не хотят увидеть. Und sie werden dann das sehen müssen, was sie nicht sehen wollen. Okay? Поэтому нужно быть достаточно зрелым, чтобы любить тишину. Deswegen muss man ziemlich reif oder weit sein, um diese Stille zu lieben. Нужно быть уже сильным, чтобы увидеть правду в глаза. Man muss ziemlich stark sein, um der Wahrheit in die Augen zu sehen. Нужно быть честным самим собой, чтобы любить уединение, правда? Man muss ziemlich ehrlich sein, um dieses Zurückziehen zu lieben. Потому что когда ты дружишь сам с собой, тебе не страшно уединение. Denn wenn du selbst mit dir selbst befreundet bist, dann hast du keine Angst vor dieser Stille. И тебе даже не страшно одиночество. Du hast nicht einmal Angst vor der Einsamkeit. Ты радуешься этой возможности. Du freust dich auch für diese Möglichkeit. Уединение в радость. Denn dieses Zurückziehen bringt dir Freude. Тебе, помогает тебе увидеть себя. Denn es hilft dir, dich selbst zu sehen. Услышать свою душу. Seine Seele zuzuhören. Откалибрировать свои мечты, свои желания. Ein wenig zu korrigieren deine Wünsche und deine Träume. А главное еще зайти в дух. Und noch das Wichtige, in den Geist reingehen zu können. Когда ты заходишь в дух, denn wenn du in den Geist reingehst, и смотришь на свою душу, und du schaust deine Seele an, с позиции наблюдателя, aus der Position des Beobachters, тогда у тебя появляется здравое решение, здравые мысли. Dann kommst du zu den gesunden Gedanken und Lösungen. Ты оцениваешь свои мысли сам. Du bewertest deine Gedanken selbst. Okay? Okay. Если вам скучно самим с собой, вы в плохой компании, сказал один человек. Ein Mann hat mal gesagt, wenn es euch langweilig mit sich selbst ist, dann seid ihr in der schlechten Gesellschaft. Итак, первое, уединение возвращает нас к самому себе. Also das erste, Zurückziehen bringt uns zu uns selbst zurück. Второе, уединение позволяет человеку. Das zweite, das Zurückziehen erlaubt einem Menschen. Осознать свои истинные намерения. Zu erkennen, was er tatsächlich für Absichten hat. Вот для чего я это делаю, то, что я делаю. Wozu mache ich das, was ich mache? Вот ты сидишь один и молчишь. Also du sitzt da alleine und schweigst. И тут приходят мысли. Und so kommen Gedanken сперва, zu dir. Сперва обычно тараканы ползут. Zuerst kommen die Kakerlaken. Но когда ты с тараканами разобрался немножко. Und wenn du mit deinen Kakerlaken zurechtgekommen bist. Разогнал их. Du hast sie auseinandergetrieben. Тогда приходят здоровые мысли, хорошие мысли. Dann kommen gesunde und gute Gedanken. И ты начинаешь думать, почему я хочу то, что я хочу. Und dann fragst du dich, wieso will ich das, was ich will? Почему я делаю то, что я делаю? Wieso tue ich das, was ich tue? И ты начинаешь вдруг видеть свои истинные намерения. Und plötzlich siehst du deine echten Absichten. Что ты на самом деле хочешь? Was du tatsächlich möchtest. Потому что в суете вот этих вот наших мыслей и дел. Weil in der Hektik von unseren Gedanken und unseren Taten. Мы не задумываемся о наших намерениях. Machen wir uns gar keine Gedanken über unsere Absichten. А уединение позволяет тебе услышать себя. Und das Zurückziehen hilft dir, dich selbst zu hören. Свою совесть услышать. Dein Gewissen zu hören. Ай, она может вдруг показать тебе что-то, что ты не видел. Es kann dir plötzlich das zeigen, was du vorher nicht gesehen hast. Okay. Okay. Третье, уединение восстанавливает гармонию между головой и сердцем. Das dritte, das Zurückziehen stellt wieder Harmonie zwischen deinem Herzen und deinem Verstand. Ум и сердце должны быть в гармонии. Denn dein Verstand und dein Herz müssen harmonieren. Иначе у тебя проблема. Ansonsten hast du ein Problem. Иначе мы не можем быть здоровыми. Ansonsten können wir gar nicht gesund bleiben. Okay. Четвертый пункт. Уединение позволяет услышать Господа. Also der vierte Punkt, das Zurückziehen hilft dir, den Herrn zu hören. Господь всегда на месте. Der Herr ist immer auf seinem Platz. Он у тебя в духе, если ты рожден свыше. Er ist in deinem Geist, wenn du vom Neuen geboren bist. Только ты часто пропускаешь это. Aber oftmals verpasst du das. Мы не заходим сами к себе в гости. Wir kommen selbst nicht zu uns rein. Okay. А Господь живет там. Aber der Herr wohnt ja darin. И вот эта засоренность, которая у нас есть в суете. Und dieser Müll, was wir so haben in unserem Gedanken. Она отрезает нас от духа. Das schneidet uns vom Geist ab. Мы постоянно на уровне души. Wir sind immer auf dieser Ebene der Seele. Бла бла бла бла бла бла бла. Ständiges бла бла. Слушаем, смотрим, бла бла бла. Wir hören, wir sehen, это все bla, bla, уровень, уровень души. Das ist alles Ebene der Seele. Надо зайти в дух. Aber man soll in den Geist hineingehen. Мне очень нравится быть в уединении. Mir gefällt das sehr, mich zurückzuziehen. Очень нравится быть в тишине. Ich liebe es, in der Stille zu sitzen. Мне хорошо в обществе. Mir gefällt es in der Gesellschaft. Мне хорошо наедине. Aber ich mag auch, wenn ich mich zurückziehe. Но наедине с Господом. Aber in der, wenn ich zurückziehe und mit dem Herrn alleine bin, несравненно лучше. Das ist unbeschreiblich besser. Если мы хотим быть эффективными в жизни, wenn wir effektiv in unserem Leben sein möchten, хотим быть здоровыми вообще, просто здоровыми, wenn wir überhaupt gesund werden möchten, духовно, душевно, физически, geistlich, physisch und seelisch, нам нужны регулярные периоды тишины. Brauchen wir regelmäßig diese Zeit der des Zurückziehens und der Stille. Вот где место твоего размышления? Denn wo ist jetzt dein Ort, wo du nachdenken kannst? Где место твоей тишины? Wo ist der Ort deiner Stille und Ruhe? Оно не может быть там, где ты всегда. Es kann nicht dort sein, wo du immer bist. Нет, не может. Nein, das geht nicht. Нам нужно выйти. Wir müssen rausgehen. Из того места, где мы всегда находимся. Wir müssen rausgehen dort, wo wir uns immer befinden. Там где-то есть время тишины и размышления. Denn, место тишины и размышления. Denn dort gibt es irgendwo einen Ort und eine Zeit der Stille und des Zurückziehens. Друзья мои, нам нужно выходить. Meine Freunde, wir müssen rausgehen. Вот иногда прям физически. Manchmal sogar physisch gesehen. Вот прям выйти из дома, из квартиры. Wirklich aus der Wohnung, aus dem Haus rauszugehen. Когда Бог сказал Аврааму, выйди из дома отца твоего. Wo Gott zu Mose gesagt hat, oder zum Abraham gesagt hat, du sollst aus dem Haus Abraham, да. Deine Vorfahren rausgehen. Он говорит, выйди. Er sagt, geh raus. Из страны твоей. Aus deinem Land. Из дома отца твоего. Aus dem Haus deines Vaters. И из родства твоего. Und von deiner Verwandtschaft. Это Господь показал нам путь для всех верующих. Der Herr hat uns den Weg gezeigt, alle Gläubigen. Авраам – отец всех верующих. Denn der Abraham ist ja der Vater von allen Gläubigen. Что это означает? Und was bedeutet das? Что его вера – это прототип для всех верующих людей. Dass sein Glaube der Prototyp für alle Gläubigen ist. То есть твоя вера не будет развиваться по-другому. Also dein Glaube wird sich nicht anders entwickeln. Потому что Авраам – прототип. Weil der Abraham der Prototyp dafür ist. Твоя вера будет развиваться так же, как у Авраама. Dein Glaube wird genauso wie bei Abraham sich weiterentwickeln. И не зря написано «подражайте вере их». Das, es ist nicht umsonst geschrieben, ihr sollt nachahmen dem Glauben подражайте von denen. Ahmt nach deren Glauben. Ой, оригинал. Ich bin doch original. Я буду никому подражать. Ich werde niemanden nachahmen. Не путай дар Божий с яичницей. Du sollst nicht verwechseln. Да, потому что не надо подражать прическе, но вере надо подражать. Du sollst nicht eine Frisur nachahmen, sondern dem Glauben. Вера Авраама для меня пример. Denn der Glaube von Abraham ist für mich ein Vorbild. И Бог говорит, тебе нужно выйти. Und Gott sagt, du sollst rausgehen. Выйди. Du sollst rausgehen. Знаешь, Исаак, он начал подражать отцу. Weißt du, der Isaac fing an, seinem Vater nachzuahmen. Исаак тоже стал выходить. Der Isaac ging ja auch raus. И когда он хотел размышлять, он выходил. Und wo er nachdenken wollte, ist er rausgegangen immer. Смотри здесь, да? Schau her, wie es hier steht. При наступлении вечера вышел Исаак. Er machte, also nachdem der Abend da war, ging er raus. Нужно выходить. Man muss rausgehen. И размышлять. Und nachdenken. Знаешь, это очень важно. Stell dir vor, das ist so wichtig. Авраам вышел. Der Abraham ging raus. Получил откровение, получил сына, получил все. Bekam Offenbarung, bekam seinen Sohn und bekam alles. Если бы он остался в своем городе, в своем доме, в своем родстве. Wenn er in seiner Stadt, in seine, bei seiner Verwandtschaft, in seinem Haus geblieben wäre. Был мужик, не было мужика. War ein Mann und der Mann wäre weg. А человек вышел, aber der Mann ging raus. И это огромнейшая история. Und es ist eine Riesengeschichte daraus geworden. Все знают про Авраама. Jeder kennt den Abraham. Исаак вышел в свое поле. Исаак ging in sein Feld. Я думаю, зачем hinaus? Ты вышел? Und ich denke mir, wieso bist du rausgegangen? Ты мог бы в своей юрте оставаться без проблем. Du hättest in deinem Zelt bleiben können. Wo ist das Problem? У тебя же там телевизора нет, интернета у тебя нет. Du hast dort kein Internet, kein Fernseher. Куча подружек у тебя нет. Du hast nicht eine Menge Freundinnen. Но он понял, что надо выходить. Aber er verstand, er musste rausgehen. И когда он вышел, стал размышлять. Und wo er rausgegangen ist und fing an nachzudenken. А это была его привычка. Und das war seine Gewohnheit. Там он встретил любовь в своей жизни на этом поле. Und dann hat er auf dem Feld die Liebe seines Lebens getroffen. Ребекку. Die Rebecca. Когда мы выходим, wenn wir rausgehen, мы находим. Dann finden wir. Когда мы не выходим, wenn wir nicht rausgehen, мы ничего не находим. Dann finden wir auch Pardon, nichts. Друзья, мы ничего не находим. Sorry, meine Freunde, aber wir finden da nichts. А когда мы находим себя, aber sobald wir uns finden, когда ты находишь себя, wenn du dich findest, ты находишь Бога. Dann findest du Gott. Когда ты находишь Бога, und wenn du Gott findest, ты находишь свое призвание. Dann findest du deine Berufung. Когда ты находишь свое призвание, wenn du deine Berufung findest, ты находишь смысл жизни. Findest du den Sinn deines Lebens? А когда ты находишь смысл жизни, und wenn du den Sinn des Lebens findest, ты находишь счастье. Dann findest du Glück. Логично? Ist das logisch? Я вышел. Ich gehe raus. Нашел себя. Hab mich gefunden. Нашел себя. Hab mich gefunden. Нашел Бога. Hab Gott gefunden. Нашел Бога. Hat Gott gefunden. Нашел свое призвание. Hab meine Berufung gefunden. Нашел свое призвание. Hab meine Berufung gefunden. Нашел смысл жизни. Hab den Sinn des Lebens gefunden. Нашел смысл жизни. Hab den Sinn des Lebens gefunden. И я счастлив. Und ich bin glücklich. Ich bin happy. Ich bin happy. Вот она цепочка. Das ist die Kette. Но все начинается с того, что ты вышел. Aber alles beginnt mit deinem Ausgang, wenn du rausgehst. И вдруг нашел себя. Und plötzlich findest du dich. Okay. Блудный сын пришел okay. в себя. Der verlorene Sohn hat sich gefunden. Это есть задача. Genau das ist die Aufgabe. Давай будем выходить. Lass uns rausgehen. Из своей суеты. Aus unserer Hektik. Мы живем в городе или в деревне. Нам всем нужно выходить. Wir leben in der Stadt oder im Dorf, aber jeder muss rausgehen. Amen. Amen. Удивительно, что Иисус наш родился не в шумном городе. Es ist nicht verwunderlich, dass Jesus nicht in einer Stadt geboren wurde. Он даже не родился в деревне. Er ist nicht einmal in einem Dorf geboren Он worden. Он не родился даже среди людей. Er ist nicht einmal unter Menschen geboren worden. Представляешь? Stell dir vor. Он родился среди безгласных животных. Er ist geboren worden unter den stimmlosen в полной тишине. Tieren, also in einer totalen Stille. Da war nur Bee und Mee, sonst nichts. Грязные ясли, грязные этот скотский двор. Das war eine dreckige Krippe, wo er geboren wurde. Но тишина. Aber es herrschte Stille. И это прообраз. Und das ist ein immer also ein Abbild, das ist ein Abbild von der Kraft. Когда Иисус рождается, wenn Jesus geboren wird, wo Jesus geboren wird, он рождается в тишине. Er wird in der Stille geboren. Господь рождается в тишине. Der Herr kommt zur Welt in der Stille. Слышишь? Hörst du? В твоем духе. In deinem Geist. Когда ты приходишь в тишину. Wenn du in die Stille kommst. Господь рождается в тишине. Dann kommt der Herr in diese Stille hervor. Я знаю, там куча грязи, да. Ja, ich weiß, es ist viel Dreck. Ты знаешь, там куча грязи, да. Du weißt, dort ist viel Dreck. Но Господу не мешает грязь. Aber den Herrn stört dieser Dreck nicht. Слышишь? Hörst du? Господь, наоборот, Он идет туда, где грязь. Der Herr geht umgekehrt dorthin, wo er dreckig ist. Но ему нужна тишина. Aber er braucht Stille. И когда есть тишина, Господь рождается. Und wenn diese Stille da ist, dann kommt er zur Welt. В нашем грязном сердце. In unserem dreckigen Herzen. Но мы начинаем его слышать. Aber wir fangen ihn an zu hören. Приходит откровение. Und es kommen Offenbarungen. Там, где есть тишина, и молитвы и размышления. Wo Stille, Gebet und Nachdenken туда gibt, обязательно приходит Господь. Dort kommt unbedingt der Herr. Это также факт, что наш Господь умер вне города. Das ist auch eine Tatsache, dass der Herr nicht in der Stadt geboren wurde. Na, gestorben. Господь умер вне города. Der Herr ist nicht in der Stadt geboren. Der ist außerhalb der Stadt geboren. Gestorben. Ach, gestorben, sorry. Der ist gestorben außerhalb der Stadt. И все великие события Библии, они происходят вне города. Und alle großen Ereignisse geschehen außerhalb der Stadt. Авраам приносит свою жертву где-то на горе. Der Abraham bringt irgendwo auf einem Berg sein Opfer. Иисус идет всегда куда-то на гору молиться. Jesus geht immer ständig auf irgendeinen Berg, um zu beten. Помните, да, когда он захотел? Könnt ihr euch erinnern, als er diesen Wunsch verspürt hat. Последний день своей жизни на земле. Am letzten Tag seines Lebens. Он уходит с учениками в сад. Geht er mit seinen Jüngern in einen Garten. Там тишина, да. Dort herrscht Stille. Но даже сейчас ему все еще хочется уединения. Он уходит от учеников. Aber auch da in diesem Moment möchte er diese Ruhe, Stille haben und geht von den Jüngern weg. Он уходит на расстояние брошенного камня, написано. Es steht geschrieben, dass er nicht weit weg von denen weggeht und betet dort. Schau her, Jesus liebte Stille. Er liebte, sich zurückzuziehen. Das waren keine 5 Minuten. Это был минимум час. Das war mindestens eine Stunde. Уже когда он возвращается к ученикам и говорит, что вы не могли со мной пободрствовать час. Denn wo er zurückgeht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mal wach bleiben für mich? Если человека пугает тишина, wenn der Mensch Angst hat vor der Stille, то он зависим от шума. Dann ist er abhängig von diesem Lärm. Okay. Если тебя пугает отсутствие мобильника, wenn du Angst bekommst, wenn dein Handy nicht da ist, это зависимость от мобильника. Dann ist es eine Abhängigkeit von mobilen Telefon. Мы читали в прошлый раз Псалом 1. Wir haben letztes Mal Psalm 1 gelesen, где Давид говорит о пути благословения. Wo der David über den Weg des Segens spricht. И он говорит также о пути проклятия. Und er spricht auch über den Weg zur Verdammung. И он говорит, вот путь благословения — это не везде лазить. Er sagt, der Weg zum Segen heißt nicht, überall dabei zu sein. Это не везде все искать, и думать, и слушать, и читать. Das ist nicht überall zu suchen, etwas hören oder etwas sehen. Наоборот. Umgekehrt. Говорит, блажен человек, который не ходит. Er sagt, umgekehrt, glückselig ist der Mensch, der не nicht сидит, geht, nicht sitzt и не стоит. Und nicht steht. Эй, не надо вот этого всего, вот общения, общества, чаты, все это вот это. Hey, man braucht das nicht, diese ganze Gesellschaft, diese Chats und so weiter. Блажен человек, который этого не делает, этого не делает, этого не делает. Glückselig ist der Mensch, der das und jenes nicht tut. Amen. Amen. Он становится сильным. Und er wird zu einem starken Menschen. Он пускает корни в себе. Und er schlägt Wurzel in sich selbst. Ай-яй-яй-яй-яй, Господь, спасибо. Danke dir, Herr. Мы заходим в тишину. Wir gehen in die Stille hinein. Мы размышляем. Wir denken nach. Давид говорит, блажен, кто размышляет. Und er sagt, glückselig ist derjenige, der nachdenkt. Над Словом Божьим. Über das Wort Gottes. А потом. Und dann. Ты заходишь в свой дух. Gehst du in deinen Geist hinein. Hey, вот это третий этап. Und diese dritte Etappe. Надо зайти в свой дух. Man muss in seinen Geist hineingehen. Это цель сегодняшнего богослужения. Das ist das Ziel von dem heutigen Gottesdienst. Зайти в дух. In den Geist hineinzugehen. Это цель прославления, которое у нас было. Das ist das Ziel von dem Lobpreis, was wir vorhin hatten. Чтобы мы вошли все в дух. Damit wir alle in den Geist hineingehen können. Наша книга Откровения начинается со слова «Я был в духе». Weißt du, das Buch der Offenbarung fängt an mit den Worten «Ich war im Geist». Иоанн говорит, я был в духе в день воскресный. Johannes sagt, ich war im Geist an dem Tag, an dem Sonntagmorgen. Поэтому он смог получить откровение. Deswegen konnte er diese Offenbarung bekommen. Первое откровение, первая глава, да? Das ist Offenbarung, erster Kapitel, erster Vers. Аллилуйя. И где был Иоанн? в день воскресный еще раз? Wo war ich an dem Sonntag, Sonntagmorgen? В духе. Im Geist. А где мы сегодня? Wo sind wir heute? В день воскресный. Wo sind wir heute? Am в церкви Альфа и Омега. In der Gemeinde Alpha und Omega. Это хорошо быть в церкви в воскресный день. Das ist gut, in der Gemeinde zu sein am Sonntagmorgen. Но еще важнее зайти в дух. Aber es ist noch wichtiger, in den Geist hineinzugehen. Быть в церкви и зайти в дух – это очень хорошо. In der Gemeinde zu gehen und in den Geist reinzugehen. Можно быть в церкви, но не зайти в дух. Denn man kann in der Gemeinde sitzen, aber nicht in den Geist hineingehen. И ничего не будет. Und es passiert dann nichts. Понимаешь, вот мы пришли в церковь, это ничего еще не изменило. Verstehst du, wir gehen in die Gemeinde rein, es verändert noch gar nichts. Когда ты зашел в гараж, ты еще не машина, правда? Wenn du in die Garage reingehst, bist du noch kein Auto. И очень важно быть в духе. Es ist wichtig, im Geist zu sein. В день воскресный. Am Sonntagmorgen. Еще лучше быть в понедельник тоже в духе. Und noch, noch besser, am Montag noch, но, in der Früh zu sein, но в воскресенье быть в духе – это очень хорошо. Aber am Sonntagmorgen im Geist zu sein ist sehr gut. Потому что это легко в день воскресный зайти в дух. Denn am Sonntagmorgen ist es leicht, in den Geist hineinzugehen. Это лучший день вообще. Das ist einer der besten Tage überhaupt. Чтобы зайти в дух. Um in den Geist hineingehen zu können. День покоя – это наша суббота. Weißt du, der Tag der Stille ist unser Schabbat. Это заповедь. Das ist ein Gebot. Бог сказал, соблюдай. Gott hat gesagt, du sollst es achten und halten. Одна из десяти заповедей. Das ist eine der zehn Gebote. Имей день покоя. Du sollst einen Tag der Stille haben. Зайди в свой дух. Geh in deinen Geist hinein. Ай-яй-яй. Как это происходит? Я уже рассказывал в прошлой проповеди. Wie das geschieht, habe ich schon letzten Sonntag erzählt. Подумай, не в прошлом воскресенье вообще. Also überhaupt nicht, nur letzten Sonntag. Нам нужно заходить в свой разум, в свой дух. Wir müssen unseren Verstand in unseren Geist hineingehen. Смотри, сперва в душу. Zuerst in die Seele hinein. Сперва душу. Zuerst in die Seele hinein. Сперва себя услышь. Zuerst hör dir zu. Мысли. Deine Gedanken. Okay, размышляй. Und denke nach. И потом в один вдруг прекрасный момент ты чувствуешь. Откровение. Und dann an einem Moment, in einem Moment hörst du deinen Geist? Откровение. Deine Offenbarung? Откровение. Deine Offenbarung. Halleluja. Halleluja. Давай закроем свои глаза. Lass uns unsere Augen schließen. Спасибо тебе, Господь. Danke dir, Herr. Sidarabayanda. Lobogosuturianda girifartaria. Полюби тишину. Lerne die Stille lieben. Да. Там открывается заново все, что. Dort offenbart sich alles Neue. Все, что внутри тебя. Alles, was in dir drin ist. Ты видишь по-другому. Siehst du anders. Видишь по-другому жизнь. Du siehst das Leben anders. Если заходишь в дух. Wenn du in deinen Geist hineingehst. Находишь сокровища. Dann findest du Schätze. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Боже, мы молимся за то, чтобы Herr, wir beten dafür, мы научились свой разум, dass wir lernen, unseren Verstand обуздывать, zu zügeln, чтобы наши мысли приходили в тишину, dass unsere Gedanken zur Ruhe kommen, чтобы внутри нас была тишина, dass in uns innen drin Ruhe herrscht, не было этой стройки постоянной внутри, dass nicht ständige Baustelle herrscht, чтобы мы не позволяли тьме, dass wir nicht der Finsternis erlauben, заходить в нас, in uns hineinzugehen, через новости, durch Nachrichten, чаты, каналы, durch Chats, durch Social Media, чтобы мы защищали свой разум, dass wir unseren Verstand schützen. Научи нас, Господь, Herr, bringe das uns bei. Соблюдайте это здоровье, diese Gesundheit zu schützen. Сикарабая, мокодоросидаралавитаралагандрия. Развивать свой дух. Dass wir unseren Geist weiterentwickeln. Заходить в спальню. Dass wir in unser Schlafzimmer reingehen, да, können. Проходить сквозь разум. Durch den Verstand durchzugehen. И идти в дух. Und in den Geist reinzugehen. Вместе со словом Твоим. Zusammen mit deinem Wort. Которое проникает до разделения души и духа. das durchdringt unsere Seele und unseren Geist, in наш дух, indem wir in den Geist hineingehen и рождает там откровение, und dort kommen die Offenbarungen zur Welt и захватывает нас всего, und dass die uns dann mitnehmen voll дух, und ganz, и душа, и тело. Den Geist, это слово, оно проникает даже до суставов, до костей. Dass dieses Wort durchdringt sogar durch die Knochen und Mark. Тело. Und heilt unseren Körper. Боже, благодарю тебя. Herr, ich danke dir. За что ты даешь нам слово. Dass du uns das Wort gibst. Которое дает жизнь духу, душе и телу. Dass das Leben der Seele, dem Verstand Авраам, und dem Körper который, schenkt. Который Бог мог получить свое восстановление. Und, обновление, dass man Wiederherstellung, Erneuerung bekommt. Смертное тело может ожить. Dass ein toter Körper wieder лебендит. Слово wird. Твое. Denn dein Wort, Herr. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Halleluja. Тебя. Давайте мы встанем. Lass uns zusammen aufstehen. Подними свои руки Господу. Stecke deine Hände zum Herrn. Боже, мы благодарим тебя. Herr, wir danken dir. За дух, который ты дал нам. Für den Geist, was du uns gegeben hast. Что у нас есть дух. Dass wir einen Geist haben. Unser eigener Geist. Огромная, огромная комната внутри нас. Das ist ein Riesenzimmer in uns drin. Которое мы еще не познали. Was wir noch nicht kennengelernt haben. Которое заросло паутиной, может быть, уже. Das mit Spinnenweben vielleicht zugewachsen ist. Мы часто в этом разуме, постоянно в наших чувствах. Herr, wir sind so oft in unserem Verstand, in unseren Emotionen und мы Gedanken. Мы суетимся в этом, Боже. Wir sind so oft in Hektik. А в это время рядом находится огромная комната. Und nebendran steht in dieser Zeit diese riesige огромная комната. Dieses Riesenzimmer ist дух, bei uns. Der Geist, дух. Unser Geist. И ты приглашаешь нас туда, потому что ты там встречаешься с нами. Du lädst uns dort rein. Спальню. Weil du uns dort treffen möchtest, in diesem Schlafzimmer. Там ты встречаешься с нами, Господь. Dort triffst du uns, Herr. Веди нас, и мы побежим за тобою, Господь. Herr, führe uns, und wir rennen dir hinterher. Веди нас в эту спальню, и мы побежим за тобою, führe Господь. Uns in dieses Schlafzimmer, und wir и научи laufen нашей hinterher. Душе встречаться с тобою, Господь. Und, bringe uns bei, в этой спальне. Dass unsere Seele sich mit dir благословляй моих братьев и сестер, иметь общение с тобою. Und wir segnen unsere Brüder und Schwestern, общение в духе. Mit dir zu haben. Заходи в тишину. Und in die Stille заходи und Ruhe в уединение. Diese, получать откровение о себе. Получать откровение о тебе, Господь. Что нет ничего лучшего, es gibt nichts Besseres, чем знать тебя лично. Die, als dich selbst познавать und тебя каждый zu kennen, день. Zu lernen, und dich jeden Tag zu erkennen. И заходить в покой твой. Und in deine Stille hineingehen и потом zu из können. Этого покоя мы становимся гораздо эффективнее. Aus dieser Stille heraus werden wir viel эффективнее. Аллилуйя, сила Духа Halleluja. Святого в нас. Die Kraft des Heiligen Geistes Мир, ist in uns. Радость, Freude und Friede. Нас, Dein Reich ist in uns, Herr. Потому что из духа это пришло в нас. Denn Halleluja. Aus dem Geist ist es zu uns gekommen. Мы помолимся на языках. Мирафада гиагодо росютурья майандоса шигидагиса иссалалая декодороса иссалалабогора фалида раханда иогора мандос рифада ремена киендоросуа. Danke, danke, danke, danke, danke. Господь, мы царствуем, Herr, когда мы заходим в дух. Wenn wir in den Geist hineingehen, мы начинаем царствовать fangen wir an zu herrschen в жизни. Im Leben. Когда мы выходим из этой тьмы, из этой суеты, wenn wir aus dieser Finsternis und aus dieser Hektik rausgehen, заходим в Твое присутствие, und gehen in deine Gegenwart, которое не иначе, как в нашем духе, das nirgendwo sonst ist als in unserem Geist. Так мы и заходим в Твое Царствие. So gehen wir in dein Reich hinein. Царствие Божие внутрь вас есть. Das Reich Gottes ist in euch. Господь говорит, приблизилось к вам Царствие Божие. Der Herr sagt, das Reich Gottes ist nah an euch. Знаешь, он это не имел в виду где-то на небесах. Weißt du, er hat nicht gemeint, dass es irgendwo im Himmel ist. А он имел это в виду внутри тебя. Sondern er hat gemeint, dass es in dir innen тебя. Drin ist. In dir innen. Приблизилось Царствие Божие. Ist das Reich Gottes nah. Когда мы заходим в его Царствие, wenn wir in sein Reich hineingehen, это означает, что мы заходим в свой дух. Das bedeutet, dass wir in unseren Geist hineingehen. И там встречаемся с ним. Und dort treffen wir ihn. Okay. Okay. Зайди в Царствие Божие. Geh in das Reich Gottes hinein. Заходи в Царствие. Geh und herrsche dort. И когда ты выходишь из спальни, und wenn du aus dem Schlafzimmer wieder herausgehst, ты вдруг видишь все гораздо проще. Dann siehst du plötzlich alles viel einfacher. Все, что казалось таким страшным, ужасным, alles, was so schrecklich dir vorkam, и там, и сям, и тут, dort und dort und dort. Ты выходишь и смотришь так. Du gehst raus und schaust dir das so an. Так. Ну и что? Und? Ну и что? На und? Ха-ха-ха! Может, ты зашел в Царствие? Weil du in Reich Gottes reingegangen bist. И все гораздо проще. Und alles schaut viel einfacher aus, als es ist. Weil du dich erhöht hast. Ты поднялся. Du hast dich erhöht. И ты видишь, Бог царствует. Und du siehst, wie Gott herrscht. Ты видишь, Бог контролирует все. Du siehst, dass Gott alles kontrolliert. Может, у тебя есть вера, ага. Weil du den Glauben besitzt. И в твоей жизни, и вокруг тебя. In deinem Leben und Бог um dich herum. Все. Gott kontrolliert alles. Мы готовы, да? Seid ihr bereit? Готовы, Halleluja. Мы тоже готовы. Давай еще помолимся благодатью, призовем благодать Господа. Lass uns noch mal beten und die Gnade Gottes благодать Господа нашего Иисуса Христа, die Gnade unseres Herrn и любовь Jesus Бога Отца und die Liebe и общение des Vaters Святого Духа und die Gemeinschaft mit да dem Heiligen пребудет Geist со всеми нами. Soll mit uns allen sein. И все сказали. Und alle sagen, Amen. Amen. Amen. Oh, Halleluja. Danke für dieses Wort, Pastor. Спасибо за это слово, пастор. Stille ist gut. Das wissen wir jetzt. Тишина хорошо. Aber im Lobpreis dürfen wir auch mal laut sein. Amen. Но в прославлении мы можем быть громкими. Deshalb lass uns jetzt laut sein für unseren Gott singen. Давайте вместе сейчас поем для нашего Господа. Mein Gott. Аллилуйя. Аллилуйя. Мы все можем, мы все сможем. Wir können alles, wir werden alles schaffen. Потому что у нас есть тот, weil wir den haben, кто сильнее всех на свете. Der stärker ist als alles auf dieser Erde. И он нас назвал своими детьми. Und er hat uns zu seinen Kindern ernannt. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Спасибо, пастор, за это слово. Danke, Pastor, für dieses starke Wort. Спасибо Господу за его славу сегодня, за его присутствие. Danke unserem Herrn für seine Gegenwart hier. И наше богослужение мы уже заканчиваем. Unser Gottesdienst kommt zu Ende. Сейчас около креста будут подойдут наши молитвенники. An dem Kreuz wird jetzt Gebetsteam auf euch warten. Если ты пришел сюда с нуждой.